Campus Radio Kiel. Dein Mitmachradio der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Studentenwerks Schleswig-Holstein. Ja, wir haben heute eine Sondersendung hier im Campus Radio Kiel auf Kiel FM. Mein Name ist Corny. Ich bin Annika. Schön, dass ihr dabei seid. Und Anlass dieser Sondersendung ist eine Diskussion, die wir geführt haben. Und zwar über das Thema rechte Gewalt. Und mit uns diskutiert hat Kai Stoltmann. Er kommt vom Zentrum für betroffene rechte Angriffe. Kai, was genau ist das denn? Wir sind eine Beratungsstelle, die im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein Unterstützung leistet für betroffene Angehörige und ZeugInnen von rechten, rassistischen und antisemitischen Angriffen. Das heißt, in der Praxis machen wir eben psychosoziale Beratung, wir geben juristische Informationen, wir begleiten mit zur Polizei oder zum Gericht und informieren über Entschädigungsmöglichkeiten. Darüber hinaus haben wir auch eine Kooperation mit dem AStA der Universität Kiel, wo wir einerseits eine offene Sprechstunde anbieten und andererseits Bildungsveranstaltungen rund um das Thema rechte Angriffe durchführen. Und Eddie Steinfeld-Mertens, diversitätsbeauftragte Person der CAU. Eddie, was ist deine Aufgabe als diversitätsbeauftragte Person? Ich arbeite hier in der zentralen Verwaltung und biete allen Statusgruppen, also das bedeutet sowohl Mitarbeitenden als auch Studierenden, Beratung im Fall von erlebter oder beobachteter Diskriminierung an. Und zusätzlich versuche ich natürlich auch Sensibilisierungsarbeit gleichzeitig in dem Thema zu leisten. Ich arbeite jetzt nicht mit einem Schwerpunkt auf Rassismus, sondern quasi zu allen Kategorien des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, wovon Rassismus eben eine Kategorie ist. Also ich arbeite ganz viel auch zu intersektionalen Diskriminierungsfällen. Also eine der häufigsten Personengruppen, die zu mir kommen, sind zum Beispiel Frauen of Color, die eben nochmal ganz spezifische Diskriminierung bei uns an der CAU und auch an anderen Universitäten erfahren. Außerdem mit dabei war noch Kenia Klitschikan von der Hochschulgruppe MBPOC. Kenia, was verbirgt sich denn hinter MBPOC? Das steht für Empowerment von Black, Indigenous und People of Color. Und wir haben unseren Schwerpunkt auf antirassistische Arbeit, aber beschäftigen uns generell auch mit unterschiedlichen Diskriminierungen und haben die Hochschulgruppe gegründet, um einfach Betroffenen eine Plattform zu bieten, weil wir es tatsächlich auch gerade auf dem Campus nicht mehr ausgehalten haben, dass man Diskurse ständig über uns betroffenen Personen führt, aber nicht mit uns. Und wollten dann so ein bisschen das Ruder selbst in die Hand nehmen und dementsprechend planen wir Vortragsreihen, aber haben auch einen sehr, sehr großen, also wie der Name auch schon sagt, einen sehr großen Schwerpunkt auf Empowerment. Uns geht es halt wirklich darum, dass Betroffene sich vernetzen können, sich wohlfühlen und sich über ihre Erfahrungen austauschen können, ohne sich erklären zu müssen. Und das machen wir dann häufig, also gerade online, alle 2 Wochen in einem Safer Space, der auch themengeleitet ist. Wir möchten mit euch ja heute über rechte Gewalt in Schleswig-Holstein, aber auch an der Uni diskutieren. Dazu sollten wir vielleicht erst einmal klären, über was genau wir uns hier unterhalten. Was umfasst den Begriff rechte Gewalt oder rechte Angriffe, Kai? Also letztlich umfassen rechte Angriffe alles von Bedrohungen und Nötigungen über Körperverletzungen, gezielte Sachbeschädigungen bis dann hin zu Brandstiftungen und Tötungsdelikten. Das alles dann natürlich, wenn es sich um rechte Angriffe handelt, mit einer politisch rechten oder rassistischen Tatmotivation. Die kann man zum Beispiel festmachen an den Umständen der Tat, an Einstellungen der TäterInnen, an der Wahrnehmung der Betroffenen, aber auch an Äußerungen, die eben während der Tat von sich gegeben werden. Und bei rechter Gewalt ist es dann so, dass wir darunter dann eben entsprechende Gewalttaten zusammenfassen. Das sind dann Körperverletzungen und wiederholte Sachbeschädigungen bzw. Bedrohungen, die eben erhebliche Folgen haben. Wir machen diese Unterscheidung zwischen Angriffen und Gewalttaten letztlich, weil in dem Monitoring, das vorhin ja auch schon kurz zur Sprache gekommen ist, wir uns auf rechte Gewalttaten fokussieren, wir uns sozusagen auf die Spitze des Eisbergs fokussieren, damit die entsprechenden Daten, die wir da erheben, mit den polizeilichen Daten, die staatlicherseits herausgegeben werden, vergleichbar sind. Wie sieht das eigentlich dann auch in der Beratung an der CAU aus, Eddie? Spielt rechte Gewalt da auch eine Rolle? Ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wobei ich wahrscheinlich meine Beratungsdaten jetzt anders erhebe als Zebra zum Beispiel. Also ich würde mit einem breiteren Gewaltbegriff arbeiten. Für mich sind bestimmte Vorkehrungen, die eben nicht inklusiv sind, eben auch eine Form oder können eine Form von Gewalt darstellen und auch einfach sprachliche Abwertung, die jetzt nicht unbedingt schon in den Straftatbestand Beleidigung oder Nötigung oder so reinfallen, würde ich eben auch als eine Form von Gewalt bezeichnen. Das liegt auch vielleicht mit daran, dass ich Sprachphilosophie studiert habe. Ich weiß, dass das eine spezifische Perspektive ist, über die man sich streiten kann, aber was bei mir in der Beratung ankommt, ist, dass das für viele Betroffene eben auch wichtig ist, das wirklich als Gewalt verstanden zu wissen und auch als ja, etwas, was eine gewisse Systematik hat. Also ich glaube, wenn wir uns die Geschichte gerade von Universitäten, sicherlich auch von Fachhochschulen oder technischen Hochschulen oder so angucken, aber Universitäten haben ja so die längste Geschichte in dem Bereich der Hochschulen angucken, dann ist das eigentlich immer eine koloniale Geschichte. Also das das spielt auch eine extrem große Rolle im Kontext von Hochschule aus. Das zeigt uns einerseits die Forschung ganz deutlich, die Postcolonial Studies und so weiter, aber auch wenn wir Betroffenen in ihrer eigenen Expertise zuhören, dann ist das ja was die einfach immer wieder und auch schon sehr, sehr lange anbringen. Und dem würde ich auch erstmal so von meinem Verständnis in meiner Arbeit folgen. Es spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ich habe jetzt nochmal so meine Beratungszahlen überflogen und Rassismus ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschen in meine Beratung kommen. Behindertenfeindlichkeit ist ein weiterer häufiger Grund und eben Sexismus und Heterosexismus. So, das sind die Top 3, würde ich sagen. Häufig eben auch in Verschränkung miteinander. Also das habe ich ja eben vorhin schon gesagt, es sind ganz oft intersektionale Fälle. Man kann nicht so richtig sagen, ah ja, die Person ist auf jeden Fall hier, weil sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wurde und Rassismus spielt nur eine untergeordnete Rolle, sonst ist es eben eine gleichwertige Verschränkung, wo Betroffene nicht mal selber sagen können, ja, ich weiß jetzt nicht, warum die Lehrperson mich eigentlich ständig anders behandelt, ob es jetzt daran liegt oder daran, es liegt irgendwie an beiden gleich, so. Genau, und vielleicht auch noch eine Fußnote zu der kolonialen Vergangenheit. Ich glaube, da leistet MBPOC ja auch gerade sehr, sehr coole Aufklärungsarbeit. Also der Vortrag letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr genau, vom Kolonialinstitut zur Universität, am Beispiel der Universität Hamburg. Die Leute, die das sehr gemacht haben, publizieren ja auch dazu. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, das vielleicht einfach nachzulesen für die Leute, die da jetzt gerade zuhören und da weiter Interesse haben. Genau, das ist eine Vortragsreihe, die MBPOC dieses Semester rausbringt. Wie spielt rechte Gewalt denn für euch als Hochschulgruppe eine Rolle bei MBPOC, Kenia? Also tatsächlich finde ich es sehr schön, was du gesagt hast, Eddie, und ich würde das auch unterstreichen. Also Sprache ist tatsächlich etwas, was bei unseren Betroffenen immer eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Also wenn wir auch in den Austausch gehen und tatsächlich ist auch das Interessante, man hat kollektive Traumata und die fangen tatsächlich schon von klein auf an, dass man einfach das Gefühl bekommt, man ist anders. Und dieses Gefühl wird ja auch durch Sprache konstruiert. Also es ist einfach dieses Wir und Ihr, was man von klein auf auch schon kennt. Oder Menschen mit Migrationshintergrund, die immer benannt werden müssen, weil einem klar gemacht wird, du bist nicht einfach nur ein Mensch in Deutschland, du bist ein Mensch mit Migrationshintergrund. Und es ist wichtig, dass man euch das anhängt, obwohl ich zum Beispiel auch als sogenannter Mensch mit Migrationshintergrund benannt werde, obwohl ich nicht migriert bin. Und das geht ja über mehrere Generationen hinaus. Und ich frage mich dann auch, was genau sagt denn der Begriff noch aus? Ich weiß zum Beispiel aus meiner Schulzeit, dass man gesagt hat, Menschen mit Migrationshintergrund werden mit Förderbedarf gleichgestellt. Also wie viel Förderbedarf braucht eine Schule? Das sehen wir daran, wie viel Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund haben wir. Und daran sieht man halt auch sehr schön, wie Sprache auch wirklich diese Traumata von BIPOCs konstruiert. Und das ist auch tatsächlich das, was uns meistens gesagt wurde. Das sind auch so kleine Mikroaggressionen, die man im Alltag hat. Also kleine Dinge, die für BIPOCs nicht als klein empfunden werden, aber wirklich Dinge wie, woher kommst du? Oder wenn man zum Beispiel, jetzt gerade haben wir den Fastenmonat, wenn man dann Dinge gesagt bekommt, wie, das kann doch nicht gesund sein. Also es sind halt wirklich oft so alltägliche Erfahrungen. Dann gibt es natürlich auf struktureller Ebene auch sehr viel. Also wir hatten ja auch einen Fall, den haben wir auch auf Instagram veröffentlicht, wo es dann zum Beispiel darum ging, dass ein Mädchen mit einem Hijab eine Antwort bekommen hat, dass sie mit dem Hijab nicht in den liberalen, demokratischen Betrieb reinpasse. Und das würde ich zum Beispiel auch unter Gewalt verstehen, weil dir natürlich dort auch Jobmöglichkeiten genommen werden und wenn du darauf angewiesen bist, einen Job zu haben und wenn du die Qualifikationen hast, aber sie dir verwehrt werden, dann fühlt sich das tatsächlich so an. Das ist ein guter Punkt. Also im Beruf, an der Uni, haben wir es jetzt auch gehört von Eddie. Kai, gibt es denn bestimmte Orte, wo sich rechte Gewalt besonders äußert? Also aus unserer Sicht äußert sich rechte Gewalt am häufigsten tatsächlich einfach im öffentlichen Raum. Das heißt, in aller Regel ist es auch nicht so, dass die Menschen, die zu uns kommen, davon berichten, dass es sich bei den Vorfällen um lang geplante Angriffe gehandelt hat, sondern in den meisten Fällen handelt es sich eher um ja, letztlich mehr oder weniger Zufallsbegegnungen zwischen den TäterInnen und den Betroffenen. Und dann kommt es eben auf der Straße aufgrund von äußeren Merkmalen zur Zuschreibung zu einer gewissen Gruppe und daraufhin eben quasi zur Tatbegehung. Und insofern macht der öffentliche Raum denjenigen Tatort aus, der bei uns am häufigsten vorkommt. Darüber hinaus haben wir aber auch immer wieder so die Wohnung und das Wohnumfeld oder das Umfeld von Demonstrationen, Arbeitsplatz, Bildungsstätten und ähnliche Räume als Angriffsorte, die bei uns eine Rolle spielen. Ist das, Kenia, auch etwas, was du selber wahrnimmst, dass bei euch in der Gruppe MBPOC rechte Gewalt eher im öffentlichen Raum stattfindet und nicht so sehr im privaten, dass dort eben Mikroaggressionen vielleicht auch besser behandelt werden können und direkter angesprochen werden können? Ja, also würde ich tatsächlich auch genauso sehen. Was ich da auch interessant finde, also was du auch gerade gesagt hattest, das ist wirklich nichts, was von vornherein, also nicht immer geplant wird. Und das macht es halt auch so schrecklich. Also, dass man das Gefühl hat, man geht einfach auf die Straße und man ist eine Angriffsfläche für Personen. Und man kann ein ganz normales Gespräch führen. Und irgendwann im Laufe dieses Gesprächs kann dieser Punkt kommen, wo es rassistisch wird. Und manchmal führt man das Gespräch und denkt sich, was kommt jetzt und wann kommt es? Weil man halt eben nicht genau, oder weil es eben nicht eine Person ist, die, wo du vielleicht phänotypisch oder anhand von anderen Punkten direkt ausmachen kannst, ah, okay, das wird jetzt eine rassistische Erfahrung für mich, sondern es kann überall und immer und auch im Laufe eines Gespräches, selbst wenn es vorher ganz toll war, passieren. Und das ist halt auch so das Schreckliche und was wir tatsächlich auch oft in Workshops zum Beispiel sagen, wenn wir mit weißen Personen arbeiten, ist, vielleicht selber auch mal zu reflektieren, wann habe ich Rassismus beobachtet, weil das ist nämlich etwas, was viele BIPOCs, also mich zumindest immer am meisten kränkt, ist, man hat eine rassistische Erfahrung, aber was das Ganze schlimmer macht, ist, man ist nicht alleine, wenn man diese rassistische Erfahrung macht. Also man ist umgeben von mehreren Personen, die das Ganze beobachten, die das Ganze hören und die nicht einschreiten oder die nicht zur Person gehen und helfen oder intervenieren. Und dementsprechend macht es das Ganze auch nicht zu einer Einzelerfahrung, die man mit einer Person hat, sondern man fühlt sich komplett alleine gelassen. Und tatsächlich passiert es halt meistens im öffentlichen Raum, also sei es im Seminar, wo wirklich mindestens 20 StudentInnen anwesend sind oder in ganz anderen Räumen, was das Ganze halt wirklich nochmal schlimmer macht für Betroffene. Spielt das auch dann an der Uni tatsächlich eine Rolle, Eddie, dass es bestimmte Räume gibt, wo das stärker passiert, also eher in einer Vorlesung mit vielen Leuten oder eher in kleineren Seminaren, also wann kommen eher Leute auf dich zu? Das ist schwer zu sagen, ob es da so gesonderte Räume gibt. Ich würde sagen, es ist so eigentlich auf allen Ebenen, die irgendwie eine Universität ausmachen, struktureller Rassismus vorhanden. Ich kann aus meinen Beratungsfallzahlen sagen, dass hauptsächlich Studierende zu mir kommen. Man muss sich aber auch vor Augen führen, dass das die größte Gruppe an der Universität ist. Das sind ja bei uns jetzt knapp 28.000 Menschen. Und das, was da thematisiert wird, sowohl von Studierenden als auch von Lehrenden oder von Leuten aus der Verwaltung, die betroffen sind, das sind eigentlich ganz, ganz unterschiedliche ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es kann sowas sein wie, es ist einfach auf dem Campusgelände passiert, ich bin da total blöd angequatscht worden, nur weil ich ein Kopftuch trage oder was auch immer, dann die vermeintlichen Gründe sind, wohinter ja immer ein rassistisches Denk- und Wahrnehmungsmuster auch steht. Oft kommt sowas vor wie, es gab rassistische Äußerungen im Lehrkontext und die sind einfach so stehen gelassen worden. Oder es gab sogar rassistisches Lehrmaterial und das ist überhaupt nicht sinnvoll eingebettet worden. Dazu hatte ich jetzt gerade dieses Jahr mehr zum Lehrkontext als die letzten Jahre davor. Das heißt aber nicht, dass dieses Jahr besonders schlimm ist, sondern ich glaube einfach, dass die internationale Black Lives Matter Bewegung da einfach sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht hat, gemeinsam mit anderen Menschen, wie zum Beispiel MBPOC und so weiter, und Leute gesagt haben, hey, das passiert uns jeden Tag und das ist übrigens Rassismus. Und ich glaube, das hat so zum, ich sag mal, Consciousness Raising auch einiger Betroffener möglicherweise beigetragen, aber dazu kann Kenia wahrscheinlich mehr sagen als ich, weil ich ja weiß bin. Und vielleicht auch so ein Moment von, okay, da passiert gerade was und das ist vielleicht auch unsere Chance, da jetzt endlich mal was zu verändern, weil wir wiederholen uns ja ständig. Das sind ja keine neuen Forderungen, die wir hier auf den Tisch packen. Und vielleicht ist jetzt nochmal so der beste Zeitpunkt, um sich endlich auch nochmal offiziell zu beschweren und die Uni auch nochmal darauf hinzuweisen. So, das geht nicht klar. Kenia, spielt das tatsächlich eine Rolle, dass sich Leute jetzt auch stärker durch die öffentliche Berichterstattung unterstützt fühlen, tatsächlich darüber zu reden und das anzusprechen? Auf jeden Fall. Also was ich auch sehr interessant finde, ist, man kennt natürlich auch die Gespräche, dass man mit weißen Personen spricht und die dann sagen, ja, aber ich habe eine schwarze Freundin oder ich habe einen POC-Freund und der oder die hat gesagt, das ist in Ordnung, zum Beispiel ein bestimmtes Wort zu benutzen. Und was da halt auch interessant ist, dass viele Menschen denken, okay, wenn man BIPOC ist, dann hat man den gleichen Blick auf Rassismus, aber es stimmt leider nicht. Also auch wenn ich an mich, also wenn ich an meine Schulzeit zum Beispiel zurückdenke, die ganzen Dinge, die passiert sind, habe ich nicht als Rassismus gesehen. Also ich habe gedacht, es ist normal, dass meine Lehrerin zum Beispiel immer zwischen wir und ihr trennt. Und es ist normal, dass meine Lehrerin zu mir sagt, ja, es kann sein, dass ich andere SchülerInnen besser bewerte, weil sie mir vielleicht ähnlicher sehen, phänotypisch. Und ich dann dachte, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe es nicht als Rassismus abgetan, weil du einfach diese Aufklärung in deinem Kopf noch nicht hattest. Und tatsächlich kommt es, was die Beobachtung, die wir halt auch sehr stark gemacht haben, ist, aus welcher Generation man kommt. Die ersten Generationen, also die, die wirklich direkt geflüchtet sind, haben häufig auch nicht so ein, haben das Gefühl, sie dürfen nicht so einen starken Anspruch an das Land haben, in das sie migriert sind. Zweite Generation und weitere Generationen, die in dem Land geboren sind, haben einen höheren Anspruch. Und was man gerade jetzt auch sehr stark sieht, ist, dass die zweiten Generationen einfach lauter werden und sagen, nein, ich kann nicht mehr mit der Rassismusdefinition von meinen Eltern leben, wo Rassismus wirklich das ist mit, es kommt ein Nazi und schlägt dir ins Gesicht, sondern es ist auch schon Rassismus, wenn meine Lehrerin zu mir sagt, ja, es kann sein, dass ich dich strukturell schlechter bewerte. Das ist auch Rassismus. Und das ist halt wirklich eine Aufklärungsarbeit, die man sehr, sehr stark unterschiedlichen Bewegungen zu verdanken hat. Die Black Lives Matter Bewegung ist tatsächlich auch keine Bewegung, die es seit letztem Jahr gibt, sondern die gibt es wirklich schon seit Jahren und auch unterschiedliche AktivistInnen, die ihr Leben tatsächlich dafür hingeben, zu sagen, ich beschäftige mich jeden Tag mit diesem Thema einfach, um aufzuklären und um diese Bildungsarbeit zu leisten und die dann auch BIPOCs empowered haben und dann ihnen so ein bisschen klar gemacht haben, dass das, was wirklich täglich in Deutschland passiert, Rassismus ist. Ja, wir hatten gerade schon angesprochen, wer die Opfer von rechter Gewalt eben sein können, eben POCs. Eddie, du hattest auch erwähnt, Leute mit körperlichen Behinderungen oder die sexuelle Orientierung kann ein Grund sein. Kai, wisst ihr denn eigentlich auch, wer die Leute sind, von denen die rechte Gewalt ausgeht, also wer die Täter sind? Tatsächlich wird das von uns nicht strukturiert erhoben und häufig ist das auch den Betroffenen selber gar nicht so klar. Das würde ja voraussetzen, dass die TäterInnen überhaupt erstmal ermittelt werden und man darüber dann da nähere Informationen rauskriegen kann. Und das ist zumindest längst nicht immer der Fall. Was wir aber natürlich wissen, ist, dass die Vorstellung, dass rechte Angriffe vor allem von strukturierten Neonazis ausgehen würden, mittlerweile seit wirklich vielen Jahren schon veraltet ist. Also die Taten, mit denen wir es zu tun haben, werden häufiger eigentlich von Menschen begangen, die vorher überhaupt nicht als, überhaupt nicht auffällig geworden sind und nicht als entsprechend bei der Polizei bekannt sind zum Beispiel und die aber trotzdem erhebliche menschenfeindliche Einstellungen eben mitbringen und auf Basis dieser menschenfeindlichen Einstellungen dann bereit sind zur Tat. Und da ist es dann natürlich für die Betroffenen, macht es am Ende gar keinen großen Unterschied, ob sie jetzt von einem organisierten Neonazi angegriffen wurden oder von einem, ich nenne es jetzt mal etwas platt, Alltagsrassisten. Also Kenia, du hattest ja auch schon gerade angesprochen, für dich ist es Rassismus auch, wenn eben diese strukturelle Benachteiligung da ist, zum Beispiel eben durch Lehrer, durch Dozenten etc. Spielt das für dich eigentlich dann oder spielt das bei MBPOC eigentlich dann eine Rolle, dass es bestimmte Gruppen gibt, wo man sagt, so ja, da musst du vorsichtig sein, da ist es eher wahrscheinlich oder bestimmte Studiengänge, wo Rassismus wahrscheinlicher ist? Also tatsächlich würde ich sagen, dass man das nicht unbedingt sagen kann, dass bestimmte Studiengänge rassistischer oder unrassistischer sind. Aber ich glaube, was so interessant ist, ist, dass natürlich Menschen oder man geht davon aus, dass Menschen, die sich zum Beispiel mit postkolonialen Studien oder Ähnliches auseinandersetzen, da vielleicht auch ein größeres Bewusstsein haben. Und diese Erfahrung habe ich zum Beispiel in meinem Studium auf jeden Fall gemacht. Also wenn ich zum Beispiel an die Anglistik denke und an einige ProfessorInnen, die ich hatte, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, habe ich auch gemerkt, dass da ein viel sensiblerer Umgang stattfindet und dass ich mich zum Beispiel in den Seminaren auch wohler gefühlt habe, einfach weil dieses Bewusstsein da ist. Wenn sie eine Exkursion dann zum Beispiel machen und über die Geschichte von Schwarzen aufklären, dann hat man da zum Beispiel auch gesehen, wie sensibel sie mit bestimmten Dingen umgegangen sind. Dann hatte ich andere Studiengänge bzw. andere Seminare, wo man das N-Wort gesagt hat und selbst wenn man darauf aufmerksam macht, dann war es, kann ich gar nicht nachvollziehen. Und das sind einfach Personen, die sich während ihres Studiums noch nie damit auseinandergesetzt haben, privat wahrscheinlich auch nicht damit auseinandersetzen und das Ganze, was wir vielleicht auch machen von MBPOC, nicht unterstreichen würden, würde ich einfach mal so sagen. Und deswegen würde ich sagen, dass natürlich die sich damit zu beschäftigen und die ganzen Dinge zu thematisieren, natürlich auch zeigen, dass die Person eine gewisse Haltung hat. Also man sieht es dann ja auch, wenn du dich mit postkolonialen Studien, wie gesagt, auseinandersetzt, dann ist es sehr, sehr schwierig, zu sagen, dass es keinen Rassismus gibt oder dass es diese Strukturen nicht gibt. Deswegen würde ich sagen, dass man vielleicht bei den Studiengängen auch darauf achten kann, welche Studiengänge haben einen Schwerpunkt, welche Studiengänge beschäftigen sich damit und welche nicht. Sie variieren aber sehr stark an den Universitäten. Also ich habe mir tatsächlich gestern das Programm einer anderen Universität angeguckt und da sieht zum Beispiel Anglistik schon wieder ganz anders aus. Und da habe ich sogar in die Sozialwissenschaften geguckt und war total verblüfft, weil da bin ich mir auch sicher, dass die sich mit vielen Themen nicht auseinandergesetzt haben, beziehungsweise diese bewusst nicht thematisieren. Und da würde ich sagen, wüsste ich ja zum Beispiel nicht, ob ich mich in den Seminaren auch so wohlfühlen würde. Also ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Und es gibt leider auch keine Räume, wo ich sagen würde, oh, da könnt ihr reingehen, da wird alles gut, da gibt es bestimmt gar keinen Rassismus. Leider gibt es das nicht, weil man das halt auch wirklich, also es gibt keine Ausschlusskriterien dafür, ob man jetzt Rassismus erfahren wird oder nicht. Eddie, ist das auch was du als Betroffenenberatung auch wahrnimmst? Also, dass es bestimmte Täter gibt, oder erhebt die Uni das irgendwie, um eben vielleicht auch präventiv vorzugehen und bestimmte Gruppen anzusprechen auf Rassismus? Es ist natürlich schon so, dass wenn jetzt an irgendeinem Institut oder in irgendeinem Studienfach gehäuft was auftreten würde, dass ich sicherlich da mit den Leuten drüber sprechen würde. Generell ist es aber so, dass meine Beratung absolut vertraulich und parteilich ist und eben auch anonym, ich auch anonym Beratung gebe, und ich führe erstmal keine Gespräche, solange ich nicht von Betroffenen darum gebeten würde, weil die Erfahrung ist, dass wenn ich dann sage, ja übrigens, Studierende aus ihrem Seminar haben sich beschwert, dass sie ständig das N-Wort benutzen, die Person sich ausrechnen kann, welche studierende Person das war, und das wahrscheinlich auf die studierende Person zurückfallen würde. Das heißt, ich brauche ein ganz klares Votum von Betroffenen, um überhaupt diese Gespräche führen zu können. Es sei denn, es gibt eben wirklich gehäufte Diskriminierung in einem absteckbaren Bereich an der Universität, also kleineren absteckbaren Bereich. Dann ist es so, dass ich da auch Gespräche führe und sage, es hat hier gehäuft Beschwerden gegeben zu Rassismus oder zu Heterosexismus oder so. Das mache ich schon. Es ist aber schon so, wie Kenia und Kai auch gesagt haben, dass es sehr, sehr viel Alltagsrassismus einfach gibt und dass man sich jetzt nicht ausrechnen kann, das ist ein safer Studiengang für BIPOCs und jüdische Menschen, oder das ist eben super unsafer Studiengang. Und meine Erfahrung ist, dass es in einzelnen Curricula schon verankert ist, dass es häufig aber sich im Wahlpflichtbereich befindet. Also es ist nicht so, dass wenn es überhaupt in einem Curriculum auftaucht, dann auch alle Studierende dazu Lehre bekommen, sondern es ist dann häufig bei engagierten Studierenden so, dass sie dann halt, okay, Postcolonial Studies wähle ich im Wahlfachbereich. Da würde ich mir schon wünschen, dass das generell stärker verankert wäre in unseren Curricula. Und es hängt auch ganz oft von engagierten Einzeldozierenden und Einzelstudierenden ab. Also oft sind auch Studierende die Leute, die Impulse geben und sagen, ich würde mir sehr wünschen, dass wir das und das nochmal thematisieren. Lehrende passen ja natürlich auch ihre Lehrpläne an. Manche Lehrende passen ihre Lehrpläne an. Und eben sehr engagierte einzelne Lehrende. Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, es gibt so ein übergreifendes Institut, was da aware ist oder so. Auch das würde mir nicht einfallen. Mir fallen jetzt ganz, ganz viele Einzelpersonen an, die auch dann häufig in ihrer Freizeit eben noch in diesen Bereichen mit engagiert sind. Am besten kommen wir jetzt auch dann, wenn wir schon so viel über Rassismus und Opfer von rechter Gewalt reden, auch zu den Zahlen. Wie sieht das denn konkret aus, Kai, in Schleswig-Holstein? Was für Zahlen habt ihr erhoben und vor allem, wie habt ihr die erhoben? Also was kommt mit in eure Statistik rein? Ja, also in unserer Statistik landen eben Körperverletzungen, Tötungsdelikte, Brandstiftungen, massive Sachbeschädigungen und wiederholte Sachbeschädigungen, aber auch Nötigung und Bedrohung, eben wenn erhebliche Folgen für die Betroffenen vorliegen, und dann eben die vorhin bereits erwähnten Hinweise auf einen rechten, rassistischen oder antisemitischen Tathintergrund vorliegen. Und in dem Kontext haben wir für das Jahr 2020 in Schleswig-Holstein insgesamt 79 rechte Gewalttaten registriert. Von diesen 79 Gewalttaten waren insgesamt 68% gefährliche Körperverletzungen und Körperverletzungen, 20% waren massive Sachbeschädigungen und 5% war Nötigung und Bedrohung mit erheblichen Folgen. Davon betroffen waren insgesamt 153 Personen, davon 5% Kinder und 13% Jugendliche. Und das häufigste Tatmotiv war Rassismus mit 59%, gefolgt von Angriffen gegen politische GegnerInnen. Das können also Leute sein, die sich gegen rechts engagieren oder die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, die Sprachkurse geben und so weiter. Darüber hinaus hatten wir auch antisemitische Angriffe, Taten gegen LGBTIQ und sozialdarwinistische Angriffe, also etwa gegen Menschen mit Behinderungen, die in der Statistik vorkommen. Das sind jetzt ja alles greifbare Zahlen mit eben möglichen Straftaten, die man auch anzeigen kann. Habt ihr auch eine Dunkelziffer, also Leute, die das eben nicht angeben oder sich nicht melden? Ja, tatsächlich haben wir keine Dunkelziffer, denn wenn wir sie hätten, würden wir das ja in die Statistik aufnehmen. Der Clou an einer Dunkelziffer ist ja immer, dass man eben das genaue Ausmaß nicht kennt. Wir sind uns aber ganz, ganz sicher, dass es eine erhebliche Dunkelziffer gibt und dass wir natürlich immer versuchen, dieses Dunkelfeld, soweit es geht, zu erhellen, dass wir damit sicherlich auch ja, mehr Fälle letztlich in die Statistik aufnehmen können, als das bei der Polizei der Fall ist, weil sich eben viele Betroffene nicht an die Polizei wenden, zum Beispiel aus Sorge, dort nicht ernst genommen zu werden, oder auch aus Rache durch die TäterInnen, wenn dann die Adressen bekannt werden. Trotzdem machen wir uns da überhaupt keine Illusionen, dass es natürlich ein Dunkelfeld gibt und dass es dieses Dunkelfeld immer geben wird. Ich hätte eine Frage dazu. Also kannst du auch was zum Stadt-Land-Vergleich sagen? Macht das einen Unterschied oder eher nicht so? Also ich kann zumindest was sagen zu den einzelnen Landkreisen sozusagen. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir die mit Abstand höchsten Zahlen in Kiel mit insgesamt 16 Vorfällen, gefolgt von Segeberg und Stormarn. Generell, wenn wir uns jetzt mal so die letzten Jahre anschauen, wir machen dieses Monitoring seit dem Jahr 2017, ist es so, dass wir immer in Kiel und im Hamburger Randbereich relativ hohe Zahlen haben. Ich bin mir aber tatsächlich unsicher, ob das daran liegt, dass dort wirklich mehr rechte und rassistische Gewalt passiert oder ob wir da nur mehr von solchen Vorfällen erfahren. Also es ist so, dass wir natürlich für dieses Monitoring, da fließen letztlich Daten aus unterschiedlichen Quellen an, aus Polizeimeldungen, aus eigenen Beratungsfällen, die wir haben und aber auch immer aus Gesprächen mit VernetzungspartnerInnen, mit KooperationspartnerInnen. Und jetzt ist es natürlich so, dass in urbanen Gegenden wir einfach eine viel besser vernetzte und aufgestellte Zivilgesellschaft vorfinden, die uns im Zweifelsfall dann eben über solche Taten informieren kann, wo wir vielleicht auch eher den Kontakt zu Betroffenen herstellen können, die wir dann beraterisch unterstützen, als das meinetwegen im ländlichen Raum in, ich nenne es jetzt nur mal als Beispiel, Nordfriesland der Fall ist, wo eben die Zivilgesellschaft nur sehr dünn aufgestellt ist und es für Betroffene vor Ort tatsächlich auch einfach sehr wenig AnsprechpartnerInnen gibt. Da würde mich jetzt interessieren, ob bei MBPOC ähnliche Erfahrungen gemacht werden oder Kenia, ob du sagst, bei uns in der Gruppe stellen wir schon fest, dass es irgendwie ein Stadt-Land-Gefälle gibt oder wir stellen es gar nicht fest oder wie wirkt sich vielleicht auch die Online-Semester auf, weil vielleicht ein paar Begegnungen fehlen? Also die Erfahrung, die wir tatsächlich machen, ist, dass Menschen, die von BIPOCs umgeben sind, tatsächlich auch ein bisschen selbstbewusster mit ihrer Identität umgehen können und dementsprechend natürlich, wenn man sich gestärkt fühlt von einer Gruppe, auch viel schneller Rassismus ausmachen kann. Also das kenne ich zum Beispiel von meinem Umfeld und von meinen Freundinnen, das ist die Beobachtung, die wir gemacht haben. Es gibt tatsächlich auch einen ganz guten Podcast zu Sunken Place, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da geht es nämlich auch darum, dass es einfach BIPOCs gibt, die sich gar nicht bewusst sind, dass sie Rassismuserfahrungen machen, eben weil sie in diesem Sunken Place sind. Und das sind halt häufig, und das merkt man dann auch, wenn man sich den Podcast anhört, Personen, die einfach von weißen Menschen umgeben sind. Das heißt, selten BIPOCs um sich herum haben und es als normal empfinden, dass man diese Sprüche bekommt, weil sie eben dieses einen Raum, in dem sie sich wohlfühlen und in dem sie sich austauschen und dann merken, ah krass, es geht so vielen Leuten in Deutschland so. Diesen Raum haben sie gar nicht und dementsprechend denken sie auch gar nicht, dass das, was sie erfahren, Rassismus ist, sondern denken vielleicht, das ist meine Freundesgruppe, das ist meine Schule, das ist mein Dorf, meine Stadt und so weiter. Und das ist halt die Beobachtung, die wir auf jeden Fall machen konnten. Also jetzt speziell mit Städte, in denen das irgendwie mehr auftaucht, könnte ich jetzt persönlich nichts zu sagen. Was bei dem Online-Semester auf jeden Fall schwieriger ist, ist, dass natürlich diese Vernetzung nicht so stark stattfindet. Das heißt, man hat nicht unbedingt die Möglichkeit, sich da auch irgendwie Allies zum Beispiel im Seminar zu suchen. Und es passiert halt einfach, also oft passieren zum Beispiel auch Dinge und die Kamera ist aus und die Mikrofone der Studierenden sind aus und die Hemmung, irgendwie jetzt was zu sagen, ist irgendwie größer, als wenn es im Seminar ist und man sich vielleicht auch schon als Gemeinschaft so ein bisschen etabliert hat. Also kann man dann quasi sagen, dass dein Empfinden jetzt im Online-Semester durchaus, dass das Problem mit Rassismus größer geworden ist? Kann ich tatsächlich so gar nicht sagen, weil natürlich auch bestimmte Dinge wegfallen. Also zum Beispiel der Alltag auf dem Campus, das Begegnen von Personen in der Mensa oder so, das fällt halt alles weg. Das heißt, diese Erfahrung machen Studierenden dann einfach auf dem Campus zumindest nicht mehr, also im Alltag wahrscheinlich schon. Aber natürlich in den Seminaren, also wie ich halt auch gerade gesagt habe, ist einfach die Hemmung größer, etwas zu sagen und auch für Dozierende vielleicht auch der Weg ein bisschen freier, weil sie einem eben diesen Personen nicht in die Augen schauen müssen oder dieses Umgehen von bestimmten Themen dann für sie auch einfacher ist. Das wäre jetzt vielleicht die Anschlussfrage an Kai. Lässt sich irgendwie anhand des Monitorings irgendein Trend ableiten, wie sich die Zahlen entwickeln? Naja, also zunächst einmal können wir sagen, dass es im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie einen leichten Anstieg gegeben hat der Zahlen und dass die Zahlen sich letztlich seit 2015, seit dem Sommer der Migration, auf einem kontinuierlich hohen Niveau befinden. Nicht nur bei uns, sondern auch bei Beratungsstellen in anderen Bundesländern, die dort vor Ort vergleichbare Statistiken erheben. Was bei uns dieses Jahr natürlich schon nochmal dazugekommen ist, ist, dass einfach im direkten Kontakt mit den Betroffenen deutlich wird, dass durch die notwendigen Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie es für viele Menschen, die zum Ziel von rassistischen Angriffen geworden sind, die Bewältigung der Tatfolgen noch schwieriger geworden ist. Also insbesondere für Geflüchtete ist es eben seit dem Anfang der Corona-Pandemie nochmal deutlich komplizierter, eine angemessene Unterstützung durch DolmetscherInnen oder eine Begleitung zu Gerichtsterminen zu bekommen. Und dann kommt quasi zu dem aktuell ohnehin ja häufig und weit verbreiteten Gefühl der sozialen Isolation noch die zusätzliche Schwierigkeit hinzu, mit diesem Angriff umzugehen und während dieser Pandemie eben kaum die Möglichkeit zu haben, auch neue Leute hier dann kennenzulernen und soziale Kontakte aufzubauen, die unter Umständen bei der Verarbeitung der Tatfolgen unterstützen können. Und all dies kann natürlich letztlich auch die individuelle Verarbeitung der Tatfolgen erheblich erschweren. Kenia hatte dazu auch noch direkt was. Genau, ich wollte dazu nur sagen, dass sich natürlich durch die Pandemie auch antiasiatischer Rassismus sehr verstärkt hat in Deutschland. Und was du auch gesagt hast, Kai, was da auch interessant ist, BIPOCs haben ja häufiger einfach aus strukturellen Gegebenheiten einen niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund und das zeigt sich halt in der Pandemie einfach verstärkter und dementsprechend sind sie natürlich auch sehr stark auf Ressourcenteilung angewiesen, die halt auch nicht stattfindet, weil die Vernetzung nicht so stark ist. Also da würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass BIPOCs mehr Benachteiligung erfahren. Ist das ein Trend, Eddie, den du auch beobachtest in deiner Beratung? Also ein Trend, den ich jetzt so für Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres beobachten kann, ist, dass ich deutlich längere Beratungsgespräche führe. Also ich führe ja keine Beratungsgespräche in Präsenz, sondern am Telefon, per Mail oder eben online. Und es braucht einfach länger, glaube ich, Vertrauen zu fassen und dann auch die Geschichte zu erzählen, weswegen man eigentlich da war, also die man mir eh eigentlich erzählen wollte. Ich glaube, es braucht länger vielleicht auch, mich auszuchecken für Betroffene. So, kann ich der Person das jetzt erzählen oder nicht? Das spielt natürlich auch immer eine Rolle, ganz klar. Und ich habe auch das Gefühl, also dass die Beratung schon intensiver geworden sind, einfach weil uns allen die Corona-Pandemie sehr, sehr zu schaffen macht, das ist ganz klar. Und eben auch im Nachgang dann häufiger noch Kontakt gesucht wird, im Sinne von, das würde ich gerne auch noch besprechen, oder ich wollte noch sagen, das und das ist auch noch passiert. Und das Hauptanliegen ist aber schon geklärt. Das ist sonst häufig nicht so. Also dass Leute sagen, okay, ich komme wegen der und der Geschichte, die und die Unterstützung hätte ich gerne dabei, ich würde gerne einen Rat haben, wie kann ich dieses Gespräch angehen oder könntest du mich bei dem Gespräch begleiten, ich traue mich nicht alleine dieses Gespräch zu führen, das sind ja alles Möglichkeiten, aber das glaube ich einfach generell der Wunsch da ist, sich auszutauschen und Dinge zu verarbeiten und verpackt zu kriegen und eben natürlich auch, dass Diskriminierung aufhört, das ist ja immer der Hauptgrund, warum die Leute zu mir kommen, ja. Und ich hatte vorher schon auch Beratung zu Behindertenfeindlichkeit, aber das ist, glaube ich, was merkwürdigerweise in der Pandemie irgendwie wenig eine Rolle spielt, obwohl es um Gesundheit geht, dass gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit Behinderung gerade in einer sehr, sehr schlechten Situation häufig sind und auch schon sehr, sehr lange sich einfach selbst isoliert haben, weil sie Sorge haben, sich anzustecken. Ist das letztendlich auch eine Art mit von Benachteiligung einfach, die jetzt eben strukturell durch die Auflagen, die es eben zurzeit von der Uni gibt, bei betroffenen Menschen mit Behinderung gibt? Oder ist das letztendlich was, wo auch selber versucht wird, selbst sich zu schützen, eben weil es eben mit verstärkten, vermehrten Gefahren einhergeht, sich jetzt eben stärker zu vernetzen? Ich glaube, bei dem Bereich jetzt chronische Erkrankung, Behinderung ist es schon so, dass es eher darum geht, sich zu schützen. Also, dass Leute da eigentlich eher froh sind, dass in Schleswig-Holstein vielleicht auch im Bundesvergleich ja viele Dinge dann schnell umgesetzt waren und sehr ernst genommen wurden. Und auch hier gerade bei uns an der CAU Abstand- und Hygienemaßnahmen großgeschrieben werden, sage ich mal so. Das ist eher was, worüber die Betroffenen, die zu mir kommen, die eine Behinderung haben oder eine chronische Erkrankung, sich sehr, sehr freuen. Aber das Thema Gesundheit liegt einfach viel, viel mehr oben auf. Also sehr, sehr viele Menschen haben einfach auch eine sehr starke psychische Erkrankung entwickelt oder es hat sich eine verschlimmert und deswegen ist ihr Studien- und oder Arbeitsalltag einfach fast unerträglich für viele Leute geworden. Und deswegen suchen sie Beratung, weil sie sich fragen, wie kann das ausgeglichen werden? Und Sprüche wie, wenn Mitarbeitende krank sind und KollegInnen dann sagen, ja toll, die Arbeit von der Person müssen wir jetzt auch noch mit übernehmen, was dann oft zu einem schlechten Gewissen bei Mitarbeitenden führt, sodass sie sowas sagen, ja, ich glaube, ich kann mich gar nicht krank melden, obwohl ich schon am Limit bin. Und bei Studierenden ähnlich, wenn sie in Arbeitsgruppen sind oder so. Das ist jetzt gerade das Thema Selbstschutz. Gibt es das auch bei rechter Gewalt, dass man sagt, es gibt bestimmte Sachen, die ich nicht mache, weil ich nicht Opfer werden möchte, Kenia? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es einige Mitglieder bei uns gibt, die bestimmte Bundesländer teilweise schon in Deutschland zum Beispiel nicht unbedingt besuchen würden, schon gar nicht da studieren oder arbeiten wollen würden. Und darüber hinaus gibt es natürlich, ich kann jetzt tatsächlich, ich glaube, mir fallen gerade nicht so richtige Beispiele ein, aber es gibt immer Momente, in denen man sich denkt, okay, vielleicht sollte ich jetzt einen Umweg gehen oder wenn ich mich zum Beispiel, und das hatten wir auch, also das war auch einer der Gründe, warum wir überhaupt die Hochschulgruppe gegründet haben, wenn ich mich in bestimmte Vorträge setze, wo ich schon sehe, welche referierende Personen werden eingeladen, wer moderiert das Ganze, da werde ich auf jeden Fall nicht rausgehen und mich gut fühlen dabei. Und das sind halt Punkte, die man auf jeden Fall hat, aber tatsächlich im Alltag, also den Alltag muss man ja irgendwie erleben, aber es gibt tatsächlich einfach Vor allem, wenn es zum Beispiel Anschläge gibt oder irgendwas Bestimmtes passiert ist im Land, dann wird die Angst natürlich immer größer. Also nach Hanau war es auch so, dass viele sich zum Beispiel in Shisha-Bars nicht mehr wohlgefühlt haben und auch generell in anderen Räumen, die für BIPOCs tatsächlich schon safer Spaces waren teilweise, dass die ihnen dann auch genommen wurden, einfach durch diese Anschläge oder durch diese Gewalt, die sie dann häufiger an diesen Räumen erfahren. Kai, habt ihr auch Statistiken oder Zahlen zu anderen Bundesländern? Naja, also Zebra selber ist nur in Schleswig-Holstein tätig. Dementsprechend liegen uns jetzt auch nur Daten zu Schleswig-Holstein vor. Es gibt, wie gesagt, in anderen Bundesländern vergleichbare Beratungsstellen und viele davon führen auch so ein Monitoring durch. Jetzt muss man natürlich sagen, der Kern unserer Tätigkeit ist ja immer die direkte Beratung und Unterstützung der Betroffenen und dieses Monitoring gibt es dementsprechend längst nicht bei allen Beratungsstellen, sondern nur bei denjenigen, die letztlich auch die Ressourcen haben, um so ein Monitoring durchzuführen. Zusammengetragen wird das Ganze dann letztlich vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, ewig langer Titel, kurz VBRG. Und der VBRG ja, gibt dann quasi einmal im Jahr auch eine gewisse Statistik raus, wie eben so die Lage bundesweit einzuschätzen ist auf Basis der ja, Zahlen und Fakten von Beratungsstellen, die diese Arbeit eben machen. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann kann man sagen, dass zum Beispiel im Jahr 2019 für das Jahr 2020 kommen da die Zahlen demnächst erst, es jeden Tag durchschnittlich 5 Angriffe dieser Art gegeben hat und das, obwohl nur etwa die Hälfte der Bundesländer überhaupt ein solches Monitoring durchführen. Also da ist die Dunkelziffer dann natürlich nochmal viel, viel höher, wenn eben in ganzen Bundesländern, wie jetzt zum Beispiel Bayern, gar keine solchen Zahlen erhoben werden. So. Darüber hinaus zu den Angsträumen, über die gerade gesprochen wurde, das ist natürlich auch nach solchen Angriffen immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Also ich hatte vorhin gesagt, viele Angriffe passieren im öffentlichen Raum, sei es meinetwegen am Bahnhof oder am Weg zur Arbeit, am Weg zur Universität. Und wenn es dort zu entsprechenden Taten kommt, können eben entsprechende Angsträume entstehen, die dazu führen, dass Betroffene, wenn überhaupt, solche Wege nur noch mit, ja, großer Belastung gehen können oder eben entsprechende Umwege in Kauf nehmen. Und häufig wirken dann solche Taten auch noch über die direkt Betroffenen hinaus. Also wenn eine Person meinetwegen an einem bestimmten Platz angegriffen wurde aus rassistischen Gründen oder aus antisemitischen Gründen oder was auch immer und das dann in ihrem persönlichen Umfeld erzählt, dann kann es natürlich sein, dass andere Leute in diesem Umfeld ebenfalls Angst haben werden, diesen Ort aufzusuchen. So. Und insofern sind Angsträume bei uns auch immer wieder ein Thema, das letztlich in den Beratungen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ist das auch was man an der Uni feststellen kann, Eddie, dass es dass Leute sagen, dass sie bestimmte Räume meiden, dass sie zum Beispiel sagen, ich setze mich nicht offen auf dem Platz vor der Mensa 1 hin, sondern lieber irgendwo, wo ich nicht direkt gesehen werde, also dass ich einfach nicht angesprochen werde? Ich denke schon, dass das vorkommt. In meiner Beratung ist es dann aber eher so, dass Leute schildern, dass sie bestimmte Tätigkeiten oder bestimmten Kontakt zu bestimmten KollegInnen meiden, die sie rassistisch beleidigt haben oder wo andere rassistische Vorfälle waren. Oder dass Studierende eben sagen, ich schaffe das einfach nicht mehr, mir noch eine dieser Vorlesungen zu geben. Ich breche das ab und hoffe, dass im nächsten Semester jemand anderes diese Vorlesung hält. Das spielt vielleicht mit in diesen Kontext Angsträume rein. Genau, und Angsträume im Kontext jetzt von Antidiskriminierungsarbeit und Diversity-Arbeit tauchen natürlich ganz stark auch bei sexualisierter Gewalt auf. Also das ist vielleicht generell so, dass es da gut wäre, einen Campusplan zu haben, der vielleicht auch sowas anzeigt, wo sind nachts beleuchtete Flächen und wo ist es vielleicht dunkel auf dem Campus. Das muss man wissen, man muss den Campus dafür schon kennen. Also das berichten Leute, die sexualisierte Gewalt generell erfahren haben oder sexualisierte Gewalt sogar im Uni-Kontext erfahren haben, dass das für sie oft Angsträume sind, alleine abends auf dem Campus unterwegs zu sein. Eddie, du hattest jetzt ja auch schon gesagt, dass es eben auch Studierende, Betroffene sind meistens, die sich melden, weil es eben auch die größte Gruppe gibt. Gibt es denn an der Uni bestimmte Statistiken, wie viele Studierende es gab, die Opfer von rassistischer Gewalt geworden sind oder von rechter Gewalt? Also die Uni führt darüber nicht Buch. Es ist so, dass alle Beratenden an der Uni für sich Buch führen, sage ich jetzt mal. Also ich mache dieses Amt ja jetzt seit Ende 2018 und schreibe die Beratungszahlen immer auf. Nicht, weil ich die irgendwo unbedingt publizieren muss oder so, sondern einfach, um für mich vielleicht auch im Jahresvergleich irgendwann so Trends ablesen zu können und dann sagen zu können, hier müssen wir einfach mehr machen. Oder auch sagen zu können, ja, wir haben da bestimmte Maßnahmen ergriffen und die schlagen sich jetzt vielleicht auch darin nieder, dass weniger Leute in dem Bereich Diskriminierung erfahren. Ich brauche ja irgendwie auch für meine Arbeit so ein paar Anhaltspunkte, was läuft hier besonders gut und was läuft hier besonders schlecht. Deswegen erhebe ich vor allen Dingen diese Beratungszahlen, weil ich eben weiß, dass die Hürde, überhaupt Beratung zu suchen, extrem hoch ist. Und deswegen ich ganz viele Dinge einfach auch nicht mitbekomme. Also die Universität ist einfach auch sehr, sehr groß. Wir haben 8 Fakultäten. Wie gesagt, wir haben fast 28.000 Studierende und über 3.000 Mitarbeitende. Und ich bin eine der Personen, die dafür verantwortlich ist, dass keine Diskriminierung passiert. Also es kann ja nicht funktionieren, das ist ja irgendwie klar. Es ist natürlich auch in der Gesamtverantwortung aller Mitglieder, aber ich versuche schon, die Statistiken sozusagen nach den Diskriminierungsdimensionen aufzudröseln. Das gelingt aber nicht immer, weil die meisten Sachen eben intersektionale Fälle sind und ich die dann nicht doppelt buchen möchte sozusagen. Sodass ich eigentlich immer nur sehr gut darüber Buch führe, wie viele Fälle insgesamt waren. Und für das Jahr 2019 hatte ich insgesamt 98 Beratungsfälle. Für das Jahr 2020 64 Beratungsfälle, was auch, glaube ich, daran lag, dass aufgrund der Pandemie ganz viele Leute in so einer Art, ich würde mal sagen, Schockstarre waren, auch nicht genau wussten, erreiche ich jetzt überhaupt jemand an der Uni und mit ganz vielen anderen Sachen wahrscheinlich auch beschäftigt waren. Und ganz viele Leute sich jetzt aber nachträglich wegen Sachen aus 2020 bei mir melden. Das heißt also, bisher, Stand April 2021, hatte ich schon 42 Beratungsfälle dieses Jahr. Genau, und das ist relativ viel im Vergleich zu dem, was ich sonst von anderen Beratungsstellen an Universitäten kenne. Aber mir ist auch klar, hier sind nicht alle Leute drin, also niemals im Leben. Es wird viel mehr Diskriminierung gegeben haben, von denen ich nichts mitbekomme. Oder wo Leute auch aus bestimmten Gründen entscheiden, sie tragen das gar nicht an mich als beratende Person heran, sondern machen die das vielleicht eher auch in ihrer Community. Also auch ich vereine ja unterschiedliche Diskriminierungsdimensionen auf mich und habe eine bestimmte soziale Position. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es zum Beispiel für BIPOC eine besondere Hürde ist, auf mich als weiße Person zuzugehen. Und das ist natürlich auch mit ein Grund, warum sich vielleicht manche Leute gar nicht an mich wenden. Ich wollte gerade noch mal auf das Thema Intersektionalität eingehen, Kai. Wie weit kann das tatsächlich euer Monitoring auch mit aufgreifen, wenn ihr sagt, die meisten Tatmotive sind 49% Rassismus? Genau, also nur um es nochmal kurz klarzustellen, es waren 59%. wir versuchen da dann letztlich wenn es zu Fällen kommt, wo verschiedene Tatmotive miteinander verschränkt sind, die Haupttatmotivation in irgendeiner Form im Gespräch mit den Betroffenen rauszuarbeiten. Und die Erfahrung von uns zeigt schon auch, dass Betroffene meistens relativ gut einschätzen können, warum sie eigentlich angegriffen worden sind und welche Tatmotivation dem Ganzen dann zugrunde liegt. Trotzdem kann es natürlich in Einzelfällen sein, dass es schwierig voneinander abzugrenzen ist. Also ich glaube, die Erfahrungen, die Eddie Steinfeld-Mertens und wir da machen, sind an dem Punkt gar nicht so unterschiedlich. Kenia, als MBPOC, als Hochschulgruppe, erfasst ihr da auch Zahlen? Also führt ihr auch eine Statistik bei Leuten, die sich bei euch melden? Oder ist das eher so eine gefühlte Zahl oder so ein gefühltes Ding bei euch dann? Also wir führen tatsächlich keine Zahlen, einfach weil wir uns als Hochschulgruppe auch nicht zusammengetan haben, um der weißen Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, guckt mal, Rassismus gibt es wirklich und die Erfahrung machen wir wirklich hier. 10 Personen haben diese Erfahrung gemacht, also jetzt ist es bestätigt. Sondern es geht wirklich darum, dass wir an die Hochschulgruppe gegründet haben mit dem Wissen, es gibt Rassismus und hier wird es auch nicht angezweifelt oder muss irgendwie mit Daten und Fakten belegt werden, sondern es gibt ihn und wir sprechen einfach nur darüber und wir tauschen uns aus, ohne dass man Menschen das Gefühl gibt, ja, kannst du das vielleicht belegen oder ich würde das nicht als Rassismus abtun, sondern wenn du es so empfindest, dann als eine Person, die als BIPOC in Deutschland sozialisiert ist, wird das ganz gut einschätzen können. Was ich halt da auch sehr interessant finde, ist, dass bei uns tatsächlich die Erfahrung gemacht wurde und das ist eine Erfahrung, die ich selber zum Beispiel auch gemacht habe. Ich kann tatsächlich selten unterscheiden, ob man mir Dinge sagt, weil ich eine Frau bin oder als eine Frau gelesen werde oder weil sie rassistische Motive haben. Und tatsächlich, was auch sehr interessant ist, ist, häufig muss man sich auch entscheiden. Bei mir war es zum Beispiel, okay, ich muss jetzt den Kampf gegen Rassismus angehen, einfach weil er verstärkter oder präsenter in meinem Leben war. Und Sexismus wurde bei mir so hinten dran gehangen. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich damit zu beschäftigen. Also es ist auch super schwierig, wenn man auf unterschiedlichen Ebenen betroffen ist. Und man hat einfach auch nicht die Kraft, sich für alles einzusetzen. Aber um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzugehen, also wir erfassen keine Daten, erfassen keine Fakten. Wenn wir aber dann zum Beispiel Vorträge oder so machen, die an alle gerichtet sind, dann laden wir natürlich entsprechend ExpertInnen ein, die dann natürlich auch Grundlage auf Grundlage von Daten und Fakten ihre Vorträge halten. Kai, kannst du uns vielleicht noch, du bist ja auch in Kooperation mit dem ASTA, das hier in einer Beratungsstelle an der Universität. Kannst du da sagen, wie viele Studierende da in die Sprechstunde kommen? Hast du da irgendwie Zahlen? Nee, tatsächlich dazu haben wir keine Zahlen, weil wir das gar nicht unabhängig voneinander erheben. Was wir aber schon sagen können, ist, dass wir auch immer wieder Studierende der CAU haben, die sich entweder eben an diese Sprechstunde im ASTA wenden oder die tatsächlich auch einfach so bei uns in die Beratung kommen. Nicht alle Studierenden, die an der Uni Kiel sind, gehen quasi in diese Sprechstunde, die wir an der Uni haben, sondern manche nehmen auch ganz normal sozusagen das Beratungsangebot von uns im Land wahr. Und was wir da schon auch immer wieder erleben, ist, dass eben die Studierenden, die mit entsprechenden Vorfällen sich an uns wenden, dass die nicht nur auf dem Campus oder in den Lehrveranstaltungen solche Erfahrungen machen, sondern eigentlich viel häufiger, ja, im weiteren Kontext sozusagen ihres universitären Lebens, sei es in Wohnheimen, sei es beim Shoppen irgendwie wenn sie dann abends feiern gehen. Das ist gerade, ist das ein bisschen eingeschränkt, das gebe ich offen zu, aber generell sieht man daran, dass sozusagen die Orte, an denen Studierende angegriffen werden, auch weit jenseits der Universität liegen können und sich dann aber natürlich trotzdem in irgendeiner Form auf den Campus auswirken und da wieder drauf ausstrahlen. Wir haben ja jetzt viel über den Ist-Zustand in dieser Thematik mit rechter Gewalt gesprochen, wie die Statistiken aussehen, welche ja, Erfahrungen ihr gemacht habt oder euch geschildert wurden. Der Optimalzustand wäre ja, dass wir uns darüber nicht weiter unterhalten müssen. Das ist natürlich ein bisschen sehr utopisch wahrscheinlich, aber was genau können denn wir alle vielleicht tun, um rechter Gewalt vielleicht vorzubeugen, Kai? Also ich glaube, rechter Gewalt vorzubeugen ist tatsächlich gar nicht so leicht. Generell würde ich natürlich immer sagen, dass es wichtig ist, letztlich in der Debatte rund um rechte Angriffe nicht nur so, wie das häufig gemacht wird, auf die TäterInnen zu fokussieren, sondern sich auch intensiv mit den Betroffenen zu beschäftigen. Also jetzt nur mal als kleines Beispiel: vom NSU wissen fast alle die Namen der drei, des Kerntrios sozusagen, die Namen derjenigen, die von dem NSU ermordet wurden, sind dagegen wirklich nur einem sehr, sehr kleinen Teil der Bevölkerung bekannt. Und diese Fokussierung auf die TäterInnen sorgt letztlich dafür, dass häufig an der falschen Stelle gesellschaftliche Empathie entwickelt wird. Und wir würden dementsprechend immer sagen, dass es unglaublich wichtig ist, innerhalb der Gesellschaft die Perspektive der Betroffenen zu stärken, die Geschichten der Betroffenen zu erzählen, den Betroffenen zuzuhören und deren Stimme zu verstärken, damit eben gesellschaftliche Empathie mit Betroffenen erzeugt wird und somit dann perspektivisch auch rechte Angriffe abnehmen. Okay, also ich sehe hier einhelliges Nicken in der Runde auf dem Schirm. Kenia, wie siehst du das denn? Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, Kai. Wenn wir uns jetzt auch Hanau angucken, dann hat man da ja zum Beispiel auch einen sehr, sehr, sehr großen Schwerpunkt auf die Namen gelegt. Es gab ja auch den Hashtag Say Their Names. Und das war zum Beispiel auch sehr wichtig und auch sehr schön, weil dadurch auch zum Beispiel viele BIPOCs Solidarität gezeigt haben, miteinander auch zusammen auf die Straßen gegangen sind, obwohl wir zum Beispiel die Pandemie hatten. Und einfach der Schwerpunkt wirklich darauf lag, über die Opfer zu sprechen, über ihr Leben zu sprechen und sie auch sichtbar zu machen. Tatsächlich würde ich auch sagen, die Frage ist halt unglaublich schwierig zu beantworten, weil wir auch gemerkt haben, rechte Gewalt, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Und was ich auf jeden Fall Menschen ans Herz lege, ist, dass man, dass es einfach Räume gibt, in denen BIPOCs oder generell Menschen, die von rechter Gewalt nicht betroffen sind, nicht da sind, also weiße Räume, cis-weiße Räume, cis-weiße männliche Räume, in denen dann bestimmte Aussagen zum Beispiel getätigt werden. Und meiner Meinung nach, oder was wir auch immer alle sagen, ist, selbst wenn man die Aussage selber nicht tätigt, wenn man sie zulässt und wenn man nichts sagt, dann ist man mitschuldig. Und wenn man rechte Gewalt, wenn man präventiv daran gehen möchte, dann muss man wirklich schon klein anfangen. Also eben schon bei Sprache anfangen. Dann muss man bei Alltagssituationen einschränken. Und was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, was in Deutschland leider ein bisschen verloren gegangen ist, was auch sehr oft in unserer Gruppe berichtet wird, ist einfach Zivilcourage. Also es wird keine Zivilcourage mehr gezeigt. Es wird gesagt, was ich sehr interessant fand, bei einem Workshop wurde mal gesagt, der Grund, warum eine weiße Person dann zum Beispiel nicht einschreitet, ist der, dass sie nicht noch mehr Aufmerksamkeit dieser Situation schenken möchte. Und das ist halt sehr interessant, weil als betroffene Person fühlt man sich alleine gelassen, egal welche Intention diese Menschen verfolgt haben. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Personen nicht unbedingt die Intention haben, ja, das ist in Ordnung, was da passiert, aber es ist eben das Gefühl, was man bekommt. Deswegen würde ich sagen, Zivilcourage muss man sich ganz, ganz groß wieder hinschreiben. Und eben auch Bildungsarbeit. Also man muss einfach bereit sein, sich selber aufzuklären und auch sich selber klar zu machen, dass man rassistisches Denken hat. Also keiner ist frei von rassistischem Denken. Und es ist auch nicht schlimm, sich dessen bewusst zu werden. Also klar, es ist unangenehm, aber es ist eben auch unangenehm, Rassismus zu erfahren. Es ist generell unangenehm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was wichtig ist, dass man auch so eine Unterscheidung für sich selber hat. Wenn ich mal rassistisch gehandelt haben sollte, heißt es nicht, dass ich unbedingt ein Rassist oder eine Rassistin bin. bin, sondern es ist eine Handlung, die man auch von sich als Person trennen kann. Aber es ist halt eben wichtig, dass man sich dieser Handlung bewusst wird, dass man sich auch den eigenen Denk- und Wahrnehmungsmustern bewusst wird, einfach um diesen Rassismus nicht ständig zu reproduzieren. Und das ist eben das, was BIPOCs erfahren, und zwar die ganze Zeit reproduzierten Rassismus. Ist das auch, also jetzt haben wir quasi zwei Ansätze, einmal von Kai, dass man mehr den Fokus auf Betroffene legt. Kenia, du hattest viel ja auch über Zivilcourage jetzt ja gesprochen. Eddie, was kann denn vielleicht die Universität tun, um rechte Gewalt oder der entgegenzuwirken? Ich glaube, ganz ähnliche Ansätze. Also tatsächlich Betroffenen zuzuhören. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als jemand, der hier studiert oder als jemand, der hier sogar Lehre gibt, das heißt in einer etwas gehobeneren Position dann ja auch bin, gesagt bekomme, das war rassistisch, nicht sofort meine Abwehrreaktion freien Lauf zu lassen, sondern erstmal zuzuhören. Genau, und Zivilcourage auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist das mega, mega wichtig. Also insgesamt Demokratieförderung. Das sind natürlich auch Sachen, zu denen eine Universität durch fundiertes Wissen zu den Themen Rassismus und Antirassismus zum Beispiel beitragen kann. Und auch, also ich kriege zum Beispiel Fragen aus einzelnen Fachbereichen, wo es rassistische Vorfälle gab. Was können wir in Zukunft besser machen? Eigentlich beschäftigen wir uns doch gar nicht damit. Das ist ja eher dann was für Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. Ja, das stimmt schon, aber man kann auch immer noch mal in die Geschichte des eigenen Faches gucken. Wer hat es denn in den Kanon geschafft und wie viele weiße Leute sind eigentlich auf meiner Leseliste und wie viele schwarze Leute sind eigentlich auf meiner Leseliste und welches Wissen wird eigentlich für wertvolles Wissen an der Universität gehalten? Und ich glaube, das betrifft tatsächlich alle Fächer, egal ob ich jetzt soziale Ungleichheit als Thema in meinem Fach habe oder nicht. Also ich glaube, dass auch da noch einiges getan werden kann und getan werden muss. Und ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, ich biete sowohl Menschen, die Diskriminierung erlebt haben, als auch Menschen, die Diskriminierung beobachtet haben, Beratung an. Und ich merke, dass das zunimmt. Das heißt nicht, dass Leute dann sofort Zivilcourage haben und beim nächsten Mal sagen, das war rassistisch und ich möchte nicht, dass das hier so gesagt wird. Aber Leute suchen sich auch dazu, bei mir und sicherlich auch bei anderen Leuten, Beratung dazu. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, das und das, was da gesagt wurde in dem und dem Kontext, war total nicht okay, war vielleicht sogar rassistisch. Was kann ich denn nächstes Mal machen? Wie verhalte ich mich denn überhaupt? Genau. Also auch dazu kann man sich ja Hilfestellung suchen. Ich glaube, es verlangt ja niemand, dass man es von heute auf morgen perfekt macht, aber man muss halt irgendwo den Anfang machen. Das ist wichtig. Und dazu gibt es ja eine Unmenge an bestehender Literatur, an mega guten Podcasts und so weiter und so fort. Also ich glaube, niemand kann behaupten, ich weiß nicht wie, weil ich finde kein Wissen dazu. Gibt es denn an der Universität vielleicht auch konkret schon Fakultäten, Lehrstühle, wie auch immer, wo du sagen würdest, da ist jetzt sehr viel passiert, um Diskriminierung zu vermeiden? Es gibt natürlich schon einzelne Fakultäten, die inzwischen zum Beispiel auch Diversitätsbeauftragte auf Fakultätsebene über ihre Konvente gewählt haben. Da hat zum Beispiel die Philosophische Fakultät im vergangenen Semester eine größere Veranstaltungsreihe zum Thema Rassismus und Antirassismus in der Universität gemacht. Dann gibt es natürlich viele einzelne Lehrstühle, die von dem, wie ihr Curriculum ausgelegt ist, sowieso an diesen Themen dran sind. Und ich glaube aber, dass es eine gesamtuniversitäre Aufgabe ist, das zu machen und dass das auch gesamtuniversitär besprochen und ausgehandelt werden muss, weil nicht alle auf demselben Stand sind und sagen, ja, natürlich gibt es strukturellen Rassismus an der Universität, da muss noch ganz, ganz viel Informations- und Sensibilisierungsarbeit geleistet werden, als dass man sagen kann, die gesamte Universität macht sich da jetzt auf den Weg, dieses Problem anzugehen. An diesem Punkt sind wir noch nicht. Ich würde auch sagen, dass insgesamt ich jetzt keine Hochschule oder Universität hervorzaubern könnte, von der ich sage, die ist schon an diesem Punkt. Was natürlich auch mit dem gesamtgesellschaftlichen Prozess zusammenhängt. Also ganz, ganz lange wurde unter Rassismus eben nur in Anführungsstrichen Antisemitismus von wirklich Neonazis oder Nazis mit einem geschlossenen rechten Weltbild hier in Deutschland verhandelt und auch in der Presse immer wieder so verhandelt. Und da haben wir jetzt gerade so einen Bruch, so einen Umschwung, und ich beobachte den aber auch skeptisch, weil ich mich frage, wie lange hält der an? Also hoffentlich hält der lange an und hoffentlich passiert dann auch was. Wenn wir uns aber Länder angucken, die vielleicht schon von der Medienlandschaft her und von der gesellschaftlichen Aushandlung her an solchen Punkten schon waren, bestimmte Maßnahmen entwickelt haben, dann ist es da zum Beispiel an der Universitätslandschaft auch gar nicht so anders. Also ja, deswegen glaube ich, es ist jetzt leider etwas deprimierend, aber dass da noch super viel gemacht werden muss. Aber das ist dann ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, überhaupt nicht damit getan, dass jetzt Lehrpersonen ihre Veranstaltungen, sage ich mal, anders gestalten, sondern das ist dann mehr ein Prozess, der dann auch aus der Studierendenschaft ja mitgetragen, mit angestoßen werden muss, oder? Das ist auf jeden Fall ein Prozess, der alle Statusgruppen betrifft, und die Studierendenschaft, das kann man, glaube ich, so für Deutschland insgesamt sagen, ist da die Statusgruppe, die am meisten dazu beigetragen hat, irgendein Awareness zu schaffen von Universitäten sind auch strukturell rassistische Orte. Also wenn man sich so die letzten 10 Jahre Bewegungsgeschichte an Universitäten anguckt, dann sind es fast immer Studierendengruppen gewesen, die dazu erste Aktionswochen, Aktionstage und so weiter und so fort gemacht haben. Das kam nicht direkt aus der Gruppe der Mitarbeitenden. Also das ist eine ganz wichtige Gruppe. Gibt es denn, also Eddie, du hattest das jetzt auch schon angesprochen, was gibt es sonst an der Uni für Anlaufstellen? Also es gibt im BIPOC, die eben stark auf das Empowerment aus sind, aber gibt es sonst institutionelle andere Orte oder Personen, an die man sich wenden kann? Es gibt natürlich einzelne Fakultäten, die da jetzt auch Diversitätsbeauftragte haben. Wenn wir jetzt nur beim Thema Rassismus bleiben, also zu ganz vielen anderen Diskriminierungskategorien, gibt es natürlich noch ganz viele andere Ansprechpersonen. Aber gerade im Bereich Rassismus könnte da, glaube ich, schon noch was getan werden, weil vor allen Dingen auch die meisten Ansprechpersonen weiß sind. Und auch das kann man wirklich kritisieren, jetzt ausgenommen natürlich im BIPOC. Genau. Das heißt, die Kooperation mit Zebra vom ASTA besteht natürlich. Dann gibt es auch ein eigenes Referat. Die bieten jetzt aber, soweit ich das verstehe, nicht unbedingt Beratung an, sondern eher eine Austauschplattform und organisieren auch Veranstaltungen dazu. Dann gibt es, das ist ganz, ganz wichtig bei uns, die AGG-Beschwerdestelle, das heißt die Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Wir sind hier in Schleswig-Holstein in so einer guten Sonderposition für Studierende. Das heißt, auch Studierende haben Beschwerderecht nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz greift ja vor allen Dingen für den Arbeitsmarkt und für den Wohnungsmarkt. Da fallen Studierende jetzt nicht drunter, aber im AGG steht eben auch, Diskriminierung im Bereich der Bildung ist verboten. Und in unserem Hochschulgesetz in Schleswig-Holstein steht eben, dass dieser Beschwerdeparagraf für alle Mitglieder der Hochschulen gilt, und Studierende sind eben auch Mitglieder der Hochschule und können sich zum Beispiel offiziell beschweren. Das heißt nicht, dass sie Schadensersatzklagen oder so machen können, aber trotzdem haben sie ein Beschwerderecht. Wir haben auch eine Richtlinie gegen Diskriminierung, Mobbing und sexualisierte Gewalt, wo auch so ein Weg einer Beschwerde festgelegt ist und wo zum Beispiel auch bestimmte Sanktionen, wenn besonders krasse Vorfälle vorkommen, festgelegt sind. Ich glaube, viele Studierende wissen das nicht unbedingt. Deswegen weise ich da immer noch mal gerne darauf hin, dass sie davon auf jeden Fall auch Gebrauch machen können. Sie können das aber nicht anonym machen. Also anonym sind eben nur die Beratungssituationen, nicht diese offizielle Beschwerde. Kai, ihr leitet von Zebra ja auch dann diese Anlaufstelle mit dem ASTA zusammen. Welche konkrete Hilfestellung bekommen denn Betroffene bei dieser Beratungsstelle? Naja, zunächst ist das, was wir anbieten, psychosoziale Beratung. Das kann eben ja Informationen darüber sein oder Beratung darüber, wie die Menschen ihr individuelles Sicherheitsgefühl wiederherstellen können oder wie sie mit den psychischen Folgen umgehen können, die so eine Tat mit sich bringt. Darüber hinaus bieten wir eben juristische Informationen an. Das heißt, wir informieren darüber, wie so ein Strafverfahren eigentlich abläuft. Das ist vielen Menschen im Detail gar nicht unbedingt bekannt. Oder wir begleiten eben mit zur Polizei, kommen mit zum Gericht. Wenn Leute sagen, ich habe da vielleicht auch Sorge, alleine hinzugehen, dann ist es eine unserer Aufgaben, dass wir da eben dann mit hingehen. Und als weiteren Punkt würde ich auch immer sagen, der wichtig ist, dass wir eben über Entschädigungsmöglichkeiten informieren. Also wenn der durch den Angriff was kaputt gegangen ist oder wenn es zu körperlichen Schäden gekommen ist, all das sind Möglichkeiten, wo man eben dann entsprechende Entschädigungsangebote in Anspruch nehmen kann. Und da ist es dann eben auch so, dass wir die Leute darüber informieren, welche Entschädigungsmöglichkeiten gibt es und worauf muss man achten, wenn es dabei geht, dass man diese Gelder dann in Anspruch nehmen möchte. Kenia, wie ist das denn bei euch als Hochschulgruppe im BIPOC? Spielt Opferberatung für euch eine Rolle? Also bei uns geht es ja sehr stark darum, dass wir uns über unsere Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen austauschen. Und tatsächlich hat jetzt niemand von uns, sobald ich weiß, sich im Bereich der Erfahrung wirklich Expertise angeeignet. Aber es geht auch sehr stark darum, dass wenn man sich mit Menschen, die eben ähnliche Erfahrungen machen, austauscht, es zu einem Empowerment kommt und das vielen Betroffenen auch schon hilft. Also wirklich, dass man einen Raum schafft, in dem man weiß, meine Erfahrung wird ernst genommen, ich kann mich mit Personen unterhalten, die eben genau das Gleiche oder Ähnliches erlebt haben und mir dann zum Beispiel sagen, wie sie damit umgehen. Und diese Handlungsstrategien, die man dann auch gegenseitig austauscht, helfen dann einigen. Und auch, dass man weiß, dass man eben nicht unbedingt in eine bestimmte Richtung oder in die andere bestimmte Richtung handeln muss. Das hilft zum Beispiel auch sehr vielen. Also, dass man ihnen auch wirklich sagt, es ist in Ordnung, wenn du auch nichts sagst. Es ist in Ordnung, wenn du laut wirst, wenn du aggressiv darauf reagierst oder wenn du sagst, ich ziehe mich komplett zurück. Und das sind halt, also dieser Raum schafft für die Betroffenen tatsächlich ein großes Empowerment. Das ist zumindest das Feedback, was wir bekommen haben. Und MBPOC ist natürlich auch sehr, sehr, sehr, sehr stark auf Ressourcenteilung aus. Das heißt zum Beispiel Wohnungen von Studierenden, also von unseren Mitgliedern, die dann frei werden, werden erstmal in der Wohnung in unserer Gruppe gepostet, damit wir einfach Personen, also BIPOCs, die auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel sehr stark benachteiligt sind, die Möglichkeit geben, eben da so einen kleinen Ausgleich zu schaffen. Oder was wir zum Beispiel auch vor kurzem hatten, war so eine Rechtschreibungs- und Kommasetzungskurs, weil man gesagt hat, ey, da habe ich voll die Schwierigkeiten, weil man zum Beispiel zu Hause niemanden hat, der eben auch einen akademischen Abschluss hat und der oder die sagen kann, ich schaue mir jetzt mal deine Hausarbeit an. Das sind halt einfach Schwerpunkte, auf die wir sehr großen Wert legen in der Gruppe. Also kann man jetzt quasi festhalten, dass ihr, Kenia, dass ihr so eine recht niederschwelliges Vernetzungsangebot in erster Linie seid, halt wie das in der Hochschulgruppe ist, so relativ schnell hin, während wahrscheinlich der Schritt, richtig zu einer Beratung zu gehen, für viele wahrscheinlich etwas schwerer ist, oder? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Eddie vielleicht. Ich versuche das natürlich so niedrigschwellig wie möglich zu halten, aber ganz, ganz viele Leute berichten bei dem Erstgespräch, was ich mit denen habe, dass das für sie ein Riesenschritt ist und dass sie das häufig schon länger mit sich rumgetragen haben, diesen Gedanken, ob sie jetzt Beratung aufsuchen oder nicht. Also es ist nicht so, heute passiert was und morgen gehe ich in die Antidiskriminierungsberatung, sondern ich teilweise auch Fälle, die mehrere Monate zurückliegen. Ich glaube, das Längste, was jemand mit mir besprechen wollte, lag 6 Jahre zurück. Also die Person hat sich 6 Jahre damit rumgetragen. War das jetzt krasse Diskriminierung oder nicht? Und irgendwie gab es da immer wieder Ansätze. Die Person hat das für sich nicht verpackt gekriegt und wollte einfach nochmal darüber sprechen und darüber sprechen, wie das zukünftig irgendwie besser sein kann. Also ich glaube, die Schwelle Beratung zu suchen ist schon sehr, sehr hoch, ehrlich gesagt. Und dann die Schwelle, Beschwerde einzulegen, ist nochmal wieder viel, viel höher, weil die Anonymität dabei verloren geht. Also Beschwerde kann ich nur einlegen, wenn ich auch meinen Klarnamen nenne und auch den Diskriminierenden meinen Klarnamen nenne und sage, ich beschuldige die Person, das und das gemacht zu haben. Das ist natürlich nochmal die nächsthöhere Schwelle. Genau. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir auch diese unterschiedlichen Beratungsangebote haben. Also ich habe zum Beispiel keine Ausbildung im Bereich psychosoziale Beratung, sondern habe eine Ausbildung im Bereich systemische Beratung. Und anders als Zebra kann ich zum Beispiel auch jetzt nicht Begleitung zur Polizei oder so machen. Also ich mache nur all das, was sich auf den Campus beschränkt. Und da ich selber weiß bin, kann ich jetzt auch nicht kann den Empowerment-Prozess natürlich ein Stück weit unterstützen, aber natürlich nicht so sehr wie eine schwarze Person oder eine Person of Color. Das heißt, zwischen uns findet, glaube ich, auch ganz, ganz viel Verweisberatung statt. Also fast jede schwarze Person, die zu mir kommt, sagt sowas wie, oh, ich glaube, ich bin die einzige Person, der das passiert und das fühlt sich total schrecklich an. Und wenn das Studierende sind, dann verweise ich die immer an MBPOC und sage, hier gibt es eine Gruppe, die sich damit auseinandersetzt und dann wirst du merken, dass du nicht die einzige Person bist. Und für diesen Hinweis sind die Leute immer total dankbar. Und es ist auch oft so, wenn die Leute ins Reden kommen, dass dann auch zum Beispiel noch die Wohnungssituation angesprochen wird, dass sie zum Beispiel sagen, ich finde in Kiel gar keine Wohnung, weil mir teilweise auch offen gesagt wird, an schwarze Leute vermiete ich nicht oder noch krassere Sachen gesagt werden. Das ist dann zum Beispiel auch was, wo ich an Zebra verweise oder direkt an die Antidiskriminierungsstelle des Landes verweise. Ja, und das sind, glaube ich, dann vielleicht auch nochmal ein bisschen höhere Hürden, wenn man direkt an eine Landesstelle irgendwie verwiesen wird. Kai, was hast du da für Erfahrungen gemacht als Beratungsstelle, die ja landesweit agiert? Naja, zunächst einmal würde ich auch betonen, dass die Arbeit, die die unterschiedlichen Stellen, die hier jetzt zusammengekommen sind heute, sehr, sehr wertvoll ist und sich unglaublich gut ergänzen. Also das finde ich an der Stelle auch wichtig, nochmal zu betonen, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt und ich das auch nicht als ein Konkurrenzverhältnis oder so sehe. Bezüglich der Hürden, um die es hier geht, die versuchen wir abzubauen, indem wir tatsächlich aufsuchen und proaktiv arbeiten. Das heißt, wir warten quasi nicht darauf, dass Betroffene sich bei uns melden, sondern wir gehen selbstständig auf Betroffene zu und versuchen unsererseits den Kontakt herzustellen. Das kann zum Beispiel so laufen, dass wenn wir eben aus den Medien oder aus einer Polizeimeldung oder aus sozialen Medien von einem entsprechenden Angriff erfahren, dass wir dann anfangen zu recherchieren und quasi über VernetzungspartnerInnen vor Ort rauszufinden, wer sind die Personen, um die es da ging und brauchen die unter Umständen ein Angebot. Wir sprechen die Leute dann an. Die andere Hürde, die wir natürlich versuchen, so gut es geht abzubauen, ist schlicht und einfach die räumliche Dimension. Also ja, wir erwarten nicht, dass Betroffene zu uns ins Büro nach Kiel kommen, sondern arbeiten aufsuchend, fahren also quasi dorthin, wo die Betroffenen wohnen und haben in den meisten Gemeinden in irgendeiner Form Räume, die wir dafür nutzen können. Teilweise ist es auch so, dass wir die Betroffenen dann einfach dort zu Hause beraten. Das ist jetzt gerade natürlich aus Hygienegründen schwierig. Ich gehe aber davon aus, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie wir dieses Konzept auch wieder aufgreifen werden. Und das Dritte ist natürlich die Sprachbarriere. Die versuchen wir insofern zu möglichst niedrig zu halten, dass wir Dolmetscher mitbringen und dass wir da auch im Laufe der Zeit wirklich so ein Netzwerk aus Menschen aufgebaut haben, die professionelle Sprachmittlungen machen und damit die Sprachbarriere eben wegnehmen. Trotzdem ist es natürlich immer so, dass so eine Beratung in Anspruch zu nehmen eine gewisse Hürde darstellt. Ich habe aber die Hoffnung, dass eben mit diesen Möglichkeiten, die ich da gerade genannt habe, und auch mit der Zusicherung, dass all das, was man uns erzählt, natürlich immer streng vertraulich behandelt wird, die Hürden wenigstens so niedrig wie irgendwie möglich gemacht werden. Kenia, du sahst gerade so aus, als ob du da gerne noch eingreifen wolltest oder noch was dazu sagen wolltest. Generell, was die Beratung angeht, also ich selber zum Beispiel hatte auch nie darüber nachgedacht, in eine Beratung zu gehen, einfach weil dieses Angebot gar nicht so richtig an mich herangetragen wurde. Und da aber selber, also was wir zum Beispiel auch oft machen, wenn wir bei MVPOC, also wir stoßen dann natürlich auch an unsere Grenzen und wo wir auch wirklich merken, da brauchst du eine Beratung und da brauchst du wirklich Unterstützung, die wir dir vielleicht in der Form nicht geben können, emotionale Unterstützung, ja, aber auf der anderen Seite können wir dir nicht weiterhelfen, da ist es halt auch wirklich verweisen, also Eddie kennen wir auch persönlich sehr gut und Eddie unterstützt MVPOC auch unglaublich und das ist zum Beispiel auch etwas, worauf wir immer verweisen und auch mit Zebra haben wir auch schon kooperiert und sagen den Mitgliedern dann auch immer wieder Bescheid, dass sie natürlich in die Beratung gehen können, aber ich kann es auch verstehen, dass es da einfach Hürden gibt, gerade wenn man das Gefühl hat, man weiß noch gar nicht, wer ist die Person und wie wird die Person wirklich auf mich reagieren. Das ist halt wirklich, glaube ich, die größte Hürde. Wenn man sich persönlich kennen würde, wie es halt bei MVPOC dann immer sehr schnell entsteht, dann traut man sich natürlich immer sehr schnell, alles zu erzählen und diese Hemmung ist einfach nicht mehr so groß. Das waren jetzt auch wieder die betroffenen Seite. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal auf die Faktoren eingehen, die eben rechte Gewalt begünstigen können. Gibt es denn an der Universität bestimmte Strukturen, die eben rechte Gewalt begünstigen, Eddie? Ich glaube schon, dass rechte Gewalt oder Rassismus weiterhin dadurch begünstigt wird, dass viele weiße Leute sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Und das stimmt ja einfach nicht, weil weiße Leute maximal davon profitieren, dass es Rassismus in der Gesellschaft gibt. Da unterscheidet sich die Universität jetzt nicht so sehr vom Rest der Gesellschaft. Das ist ein begünstigender Faktor in der gesamten Gesellschaft. Ich glaube aber, dass Universitäten in der Geschichte, die sie haben, sehr stark dazu beigetragen haben, dass Rassismus legitimiert wird mit Wissen, was an Universitäten bereitgestellt wurde über vermeintliche Menschenrassen und so weiter und so fort und über Hierarchisierung von Menschen. Das wurde ja alles besonders im Zeitalter der Aufklärung, aber auch vorher schon sehr stark wissenschaftlich abgesichert. Und da ist in Deutschland kaum eine Aufarbeitung eigentlich passiert, sondern die Klassiker des Kolonialismus werden auch heute noch gelesen. Und nur werden sie eben nicht Klassiker des Kolonialismus, sondern Klassiker des Faches XY genannt. Kenia, du bist stark am Nicken und am Zustimmen. Ist das auch etwas, was ihr selber als MVPOC auch wahrnehmt, dass es bestimmte Strukturen gibt, die eben eine Benachteiligung für People of Color an der Universität auch begünstigen? Auf jeden Fall. Also Wissen prägt ja unser Denken und eben dann auch unsere Denk- und Wahrnehmungsmuster. Und was ich zum Beispiel auch sehr früh im Lehramtsstudium gemerkt habe, ist, dass bestimmte Themen einfach gar nicht thematisiert werden. Also zum Beispiel die Sensibilisierung, wie man mit bestimmten Schülerinnen und Schülern umgehen soll, wenn sie zum Beispiel von Diskriminierung oder Rassismus betroffen sein könnten, fällt im Lehramtsstudium komplett weg. Beziehungsweise, wie Eddie auch schon gesagt hatte, es gibt ein Wahlpflichtfach, das heißt Pädagogik der Vielfalt. Und da kann man, wenn man dann möchte, sich damit beschäftigen. Aber es zeigt ja auch, dass die Uni einem damit sagt, es ist nicht wichtig. Also es ist nicht wichtig, es ist keine Voraussetzung dafür, wenn du Lehrer oder Lehrerin werden möchtest. Und das ist halt wirklich extrem problematisch, weil man dadurch einen Raum dafür schafft, diese Themen eben nur auf bestimmte Studiengänge zu übertragen. Also indem man dann zum Beispiel sagt, ja, das ist ein Thema, da können sich die SoziologInnen mit beschäftigen. Das brauchen wir im Studium nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, Lehre ist extrem wichtig. Also dass man, wie Eddie eigentlich auch schon erwähnt hatte, dass man sich anguckt, okay, wen behandle ich da und was hat das Ganze eigentlich für eine Vorgeschichte und wie kann ich das aufarbeiten und dann auch an die Studierenden herantragen. Und es ist eigentlich ein Unding, dass die meisten sich überhaupt nicht damit beschäftigen und das Ganze auch gar nicht aufarbeiten oder thematisieren. Spielt da dann auch das Aufgreifen von breiteren Massenmedien des Themas auch eine Rolle, dass das stärker wahrgenommen wird an der Universität? Also ich würde sagen, Massenmedien spielen immer eine größte Rolle. Es ist ein drittes Gewaltmonopol, das so ein bisschen entscheidet, was thematisiert wird und wie bestimmte Dinge thematisiert werden. Und ich glaube, es ist so ganz, ganz schön, wenn man beobachten kann, dass die Uni ein Gegengewicht zu dem bietet, was die Massenmedien eben verbreiten. Aber ich würde sagen, da haben wir persönlich, auch wenn man sehr schöne Veränderungen an der Uni Kiel zum Beispiel beobachten kann, noch nicht sehr viel gesehen. Kai, inwieweit spielt denn tatsächlich ein allgemeines politisches Klima oder vielleicht auch das Ernstnehmen von rechts außen liegenden Parteien wie der AfD auch eine Rolle, dass eben rechte Gewalt ein derart hohes Niveau und auch derart weit verbreitet in der Gesellschaft sind? Naja, natürlich liegt immer die Annahme nahe, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und ich gehe persönlich auch davon aus, dass das der Fall ist. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass wir eben ja seit letztlich 5 Jahren einen deutlichen Anstieg von rechter und rassistischer Gewalt in Deutschland haben und seit ungefähr dem gleichen Zeitraum auch letztlich rechte Positionen in der Gesellschaft nochmal deutlich sprechfähiger geworden sind, als sie davor ohnehin schon gewesen sind. Trotzdem ist es da insbesondere aus Sicht von so einer Beratungsstelle, die ja letztlich soziale Arbeit macht und keine wissenschaftliche Forschung, immer sehr, sehr schwer, da wirklich jetzt eine Kausalität nahelegen zu können. Was wir aber natürlich schon immer wieder sehen, ist, dass es aus dem Umfeld auch von rechten Parteien und rechten Organisationen zu entsprechenden Angriffen kommt. Also ich denk da zum Beispiel an den 17. Oktober letzten Jahres. Da ist am Rande einer Parteiveranstaltung der AfD in Hennstedt-Ulsburg ein Auto gezielt in die Gegenkundgebung gelenkt worden. Damals wurden 4 Personen teils schwer verletzt. Und da muss man schon auch nochmal dazu sagen, dass die beiden Fahrer des Wagens noch am Tatort von der Polizei festgestellt wurden und die Tat von der Polizei in der Antwort auf eine kleine Anfrage zu politisch motivierter Kriminalität rechts trotzdem nicht erwähnt wurde. Und daran merkt man schon ja auch nochmal sehr deutlich, wie wichtig es eben ist, dass es zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die unabhängig von der Polizei eben solche Taten anschauen, beurteilen und im Zweifelsfall auch die Betroffenen dann unterstützen. Ja, du hattest, Kenia, auch noch mal vorhin schon gesagt, letztendlich Rassismus findet sich sehr häufig, sehr weit verbreitet. Und nur weil man eben was Rassistisches gesagt hat oder was Rassistisches getan hat, heißt das ja nicht gleich, dass das der ganze Mensch dahinter steht, immer rassistisch ist. Was macht ihr als MBPOC, um tatsächlich auf derartiges Verhalten aufmerksam zu machen und vielleicht auch dazu zu überreden oder hinzuleiten, dass bestimmte Begriffe zum Beispiel nicht mehr verwendet werden oder man bestimmte Handlungsmuster eben nicht mehr macht oder nicht mehr weitergeführt werden? Also das Einzige, was man so richtig machen kann, ist, die Menschen dazu anzuregen, sich selbst zu reflektieren. Und das versuchen wir zumindest, indem wir zum Beispiel Vortragsreihen veranstalten, die sich mit dem Thema beschäftigen oder auch Workshops. Was wir auch machen, ist gezielt in Seminare zu gehen, wenn die Dozierenden uns einladen, einfach um ein bisschen darüber zu sprechen, um in den Austausch zu kommen. Und uns geht es wirklich auch darum, wie bereits erwähnt, nicht mit den Fingern auf die Person zu zeigen, sondern einfach dieses Denken anzuregen und ihnen auch klarzumachen, dass es wirklich, wenn man in dieser Gesellschaft sozialisiert ist, dass man rassistische Denkmuster hat und diese muss man einfach nur reflektieren, sich ihnen bewusst werden, diese unangenehme Situation mit sich selber vielleicht auch einfach aushalten, um diese Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken. Und das ist halt das, was wir machen, also aktive Bildungsarbeit, die wir leisten und dann dementsprechend mit Betroffenen dann einfach ins Gespräch gehen und sie zu empowern, damit sie sich nicht mehr ständig damit beschäftigen müssen und das aushalten müssen. Eddie, welche konkreten Schritte hat denn jetzt die Universität ergriffen, um eben rechte Gewalt zu verhindern an der Universität? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben letztes Jahr auf jeden Fall endlich diese Richtlinie auf den Weg gebracht, die vor allen Dingen den Diskriminierungsschutz jetzt für Studierende nochmal ausweitet. Und da auch explizit nochmal das Thema Rassismus drin verankert in dieser Richtlinie. Die Uni hat in den letzten Jahren kontinuierlich ihre Service- und Beratungsstruktur ausgebaut. Genau, man muss natürlich aber dazu sagen, es war jetzt nicht die Uni, sondern der AStA, der zum Beispiel die Kooperation mit Zebra geschlossen hat. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Finanzierungstöpfe und so weiter. Ja, insgesamt würde ich sagen, die Universität hat mehr Veranstaltungen zu dem Thema in den letzten 2 Jahren gemacht als in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich. Also ist mein Eindruck, ohne dass ich die ganzen letzten 20 Jahre da war, aber ich bin seit 2009 an der Uni und mein Eindruck ist schon, so viele Veranstaltungen wie in letzter Zeit wurden echt sehr, sehr lange nicht dazu gemacht. Also das spricht schon dafür, dass irgendwie sich in den Köpfen was bewegt. Aber ich habe ja auch gesagt, strukturell ist Rassismus natürlich da immer noch vorhanden und da muss einfach noch mehr gemacht werden. Etwas, wofür die Uni sich auch gerne stark machen möchte, ist, dass in dem Aktionsplan des Landes Schleswig-Holstein auch was zum Thema Bildung drinsteht und auch was zum Thema Hochschulen und Präventionsarbeit. Also das Land Schleswig-Holstein macht ja gerade einen Aktionsplan gegen Rassismus. Ich bin da auch in einer Arbeitsgruppe beteiligt und versuch gemeinsam mit anderen da eben auch bestimmte Dinge zum Thema Bildung festzulegen. Ist Zebra auch eben eine Organisation, die sich auch um Prävention kümmert? Nee, tun wir nicht. Dafür gibt es andere Akteure. Wir haben das sehr klar getrennt in dem Sinn, dass wir eben tatsächlich die Betroffenenberatung machen und dann aktiv werden, wenn es bereits zu entsprechenden Angriffen gekommen ist. Darüber hinaus haben wir immer wieder Bildungs- und Sensibilisierungsveranstaltungen, eben vor allem um diese Betroffenenperspektive stark zu machen und auf die Notwendigkeit der Betroffenenperspektive hinzuweisen. Und gerade im Rahmen unserer Kooperation mit dem AStA haben wir natürlich auch zahlreiche Bildungsveranstaltungen. Also da ist es zum Beispiel so, dass wir kürzlich zusammen eben auch mit MIPOC ein Online-Seminar zu antimuslimischem Rassismus angeboten hatten und dass wir auch demnächst dann wieder zusammen mit der HAKI ein Online-Seminar zu rechten Angriffen gegen LGBTIQ anbieten werden. Also insofern, ja, wir sind da immer auch im Bildungs- und Sensibilisierungsbereich tätig. Trotzdem liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ganz eindeutig auf der Beratung und Unterstützung der Betroffenen. Ich würde vielleicht gerne noch mal ganz kurz zum Schluss, Kai, du hast gerade schon sehr viel erzählt über Veranstaltungen, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Kenia, du hattest schon, glaube ich, einen Podcast genannt, der irgendwie weiterführt. Vielleicht wäre es ganz schön, wenn jede von euch noch einmal ganz kurz vielleicht einen Tipp geben kann, wie man sich jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen kann. Tatsächlich ganz viel lesen und wirklich auch die ganzen Angebote in Anspruch nehmen, die kostenlos zur Verfügung stehen. Also das finde ich auch wirklich richtig toll. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Veranstaltungsreihe, die ist auch komplett kostenlos. Man kann sich einfach anmelden und dann sich die Vorträge anhören. Und dann gibt es einfach extrem viel Literatur, die wirklich aufklärt, die auch sehr, meiner Meinung nach, sehr gut zugänglich ist für alle und auch die Podcasts, also Podcasts, die ich wirklich empfehlen kann. Kanakische Welle finde ich tatsächlich sehr gut, die kann man sich anhören, die machen auch ganz viel zu unterschiedlichen Themen. Realitäterinnen finde ich auch sehr, sehr toll, also es ist ein sehr guter Podcast, kann man sich auf Spotify anhören. Und dann gibt es auf Instagram, also tatsächlich, wenn man auch auf unsere Seite geht, das soll gar keine Eigenwerbung sein, gibt es ganz viele Seiten, die wir auch empfehlen, die wirklich unglaublich gute Arbeit leisten, die selber Bücher veröffentlicht haben, die eben aufklären. Und dann, wie gesagt, also die ganzen Workshop-Angebote und die ganzen Vorträge, die kostenlos zur Verfügung stehen, sollte man auf jeden Fall nutzen, um sich da ein bisschen aufzuklären. Ja, super. Vielen Dank, dass da auch ein bisschen was Konkretes mal dabei ist, was vielleicht, welche Podcasts gut sind, etc. Eddie, hast du noch Tipps? Ja, ich glaube, das wird ja inzwischen immer gedroppt, aber aus gutem Grund. Ich glaube einfach nur so, Deutschland schwarz-weiß ist extrem lesenswert und glaube ich auch für sehr viele unterschiedliche Leute gut zugänglich. Exit Racism von Tupoka Oget. Und wer sich stärker wissenschaftlich damit beschäftigen möchte, da kann ich auf jeden Fall den Sammelband Mythen, Masken und Subjekte, der mit den Beginn auch der Postcolonial Studies in Deutschland darstellt, empfehlen, unter ganz, ganz vielen weiteren. Und wenn man da hinten in der Literaturliste blättert, dann kann man so per Schneeballsystem noch ganz viele andere tolle Literatursachen entdecken. Ja, dankeschön. Und Kai noch. Jetzt wurde ja schon unglaublich viel genannt. Ich glaube, ich würde das Ganze noch an zwei Stellen punktuell ergänzen sozusagen. Das eine wäre der Podcast Aufklären und Einmischen von NSU Watch, wo es nicht nur um den NSU geht, sondern ganz allgemein um rechte Gewalt und ihre Folgen. Die sind auch regelmäßig in Kooperation mit unserem Dachverband bei den unterschiedlichen Beratungsstellen vor Ort. Und das andere, die leider noch nicht so bekannte Webdoku gegen uns, Betroffene im Gespräch über rechte Gewalt nach 1990 und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo einzelne Lebensgeschichten von Menschen, die aus rassistischen, antisemitischen und rechten Motiven angegriffen wurden, erzählt werden und eben ergänzt werden um zeitgeschichtliche Dokumente, um Fotos, um Interviews, um Hintergrundtexte und so weiter. Die beiden Sachen würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen können. Vielen Dank an Kai Stoltmann vom Zentrum für betroffene rechte Angriffe. Und vielen Dank auch an Eddie Steinfeld-Mertens, die beauftragte Person für Diversität an der CAU. Und an Kenia Kilichikan, Mitbegründerin der Hochschulgruppe Empowerment of Black, Indigenous and People of Color.